Vage Vorgaben für die Wirtschaft. Leider bleiben auch die Vorgaben für die Wirtschaft diffus, die schließlich zu den größten Nutzern der Natur zählt. Hier werden die Staaten aufgefordert, dafür zu sorgen, dass große und transnationale Unternehmen und Finanzinstitutionen regelmäßig über ihre Risiken, Abhängigkeiten und Wirkungen auf die Biodiversität berichten und dies offenlegen müssen. Ziel 15. Für welche Firmen ab welcher Größe das gilt und über was in welchen Intervallen sie genau zu berichten haben, ist allerdings nicht definiert. Dabei stellt der Verlust von Natur für die Wirtschaft ein zunehmendes Risiko dar. Eine Tatsache, die zumindest einige Unternehmen bereits erkannt haben. Mehr dazu in Kapitel 8. Nach Angaben des Weltwirtschaftsforums im Schweizer Davos ist mehr als die Hälfte der globalen Wirtschaftsleistung, GDP, durch den Niedergang an Natur in Gefahr. Das entspricht unvorstellbaren 44 Billionen Dollar pro Jahr. Entsprechend konstatiert das Forum, Business as usual hat keine Zukunft. Ähnliche Erkenntnisse gibt es auch aus der Finanzwelt. So haben die niederländische und die französische Nationalbank unlängst die Finanzrisiken errechnet, die sich aus dem Naturverlust ergeben, und kamen zu eindeutigen Ergebnissen. Demnach hängen in Frankreich mehr als 40% des Portfolios im Bankensektor stark oder sogar sehr stark von Leistungen aus der Natur ab. Gleichzeitig zerstören sie mit ihren Investitionen jährlich terrestrische Biodiversität, die 48 Mal der Fläche des Großraums Paris entspricht. Der Finanzsektor ist also selbst durch entsprechende Risiken gefährdet, trägt aber mit seinen Investitionen gleichzeitig zur Vernichtung von Ökosystemen bei. Das beklagen mittlerweile auch Banker selbst, wie zum Beispiel KfW-Vorstand Stefan Peiss. Im Sommer 2022 schrieb er auf LinkedIn, dass Klimarisiken zu Recht im Fokus vieler Banken stünden und derzeit in vielen Häusern in die Risikosteuerung integriert würden. Demgegenüber hätten Risiken, die sich aus dem Verlust von Biodiversität ergäben, noch nicht die angemessene Relevanz und Prominenz erreicht. Er schlussfolgert daraus: Der Finanzsektor sollte unbedingt auch naturbedingte Risiken im Blick behalten und soweit möglich bereits im Aufbau von Risikomanagementsystemen im Kontext Klimarisiko berücksichtigen.